Da standen ein großes, vierpfostiges Bett mit alten Vorhängen und ein schöner Schrank ganz aus Eiche, der voll von des Herrn Pastors geistlichen Büchern steckte und dort aufgestellt war, um außer Weges zu sein. Und ein paar Kleidungsstücke Janets lagen am Boden herum. Aber von Janet selbst war nichts zu sehen und von einem Streiter auch nichts. So spazierte Mr. Solis den Schnurstracks hinein, und ich kenne wenige, die es ihm nachgemacht hätten, und blickte sich ringsum und lauschte. Aber da war nichts zu hören, weder drinnen im Pfarrhause selbst noch in der Gemeinde Balwearie, und nichts zu sehen außer den vielen Schatten, die um die Kerze tanzten. Und dann fing ganz plötzlich des Herrn Pastors Herz an wie wild zu klopfen und stand dann wieder stockstill, und ein kalter Wind blies ihm durch die Haare. Ach, welch eine schlimme Sache, musste der arme Mann da sehen. Dort hing Janet an dem alten Eichenschrank an einem Nagel. Ihr Kopf lag ganz auf ihrer Schulter, die Augen waren ganz starr und die Zunge hing ihr zum Halse heraus und ihre Absätze baumelten glatt 2 Fuß über dem Estrich. Gott verzeih uns allen, dachte Mr. Solis. Die arme Janet ist tot. Er trat also einen Schritt näher auf die Leiche zu, und dann donnerte sein Herz nur so gegen seine Rippen. Denn durch welchen verdammten Spuk, ziemt es sich wohl kaum für einen Menschen zu sagen, aber da hing sie an einem einzigen Nagel, an einem einzigen Wollfaden von der Art, mit der sie sonst des Pastors Strümpfe stopfte. Es ist eine furchtbare Sache, des Nachts ganz allein zu sein mit solchen Schrecken der Finsternis. Aber Mr. Solis war stark im Herrn. Er drehte sich also um und ging seines Weges aus dem Zimmer hinaus und schloss die Tür hinter sich zu. Und Schritt für Schritt ging's, schwer wie Blei, die Treppe hinunter, und dann stellte er den Leuchter auf den Tisch am Fuße der Treppe. Er konnte nicht beten und er konnte nicht denken, er troff nur so von kaltem Schweiß und nichts konnte er hören, außer dem Poch, Poch, Poch seines eigenen Herzens. Da mag er nun wohl eine Stunde oder vielleicht auch 2 gestanden haben. Wie lange, das merkte er wohl kaum, als er ganz plötzlich einen leichten, unheimlichen Schritt über sich hörte. Füße gingen in dem Zimmer auf und ab, in dem die Leiche hing. Dann wurde die Türe geöffnet, obwohl er genau wusste, dass er sie verschlossen hatte. Und es war ihm, als spähe die Leiche über das Treppengeländer auf ihn, wie er so dastand, hinab. Da packte er wieder den Leuchter, denn ohne Licht konnte er nicht sein, und ging so leise, wie er gekommen war, schnurstracks aus dem Pfarrhaus hinaus an das andere Ende des Ganges. Es war immer noch stockfinster, die Flamme der Kerze brannte, als er den Leuchter auf den Boden setzte, so klar und ruhig wie in einem Zimmer. Nichts rührte sich, außer den Wassern des Duel, die das Tal hinunter weinten und seufzten, und jenem unheimlichen Schritt, der drinnen im Pfarrhaus die Treppe hinabtapste. Er kannte den Tritt wohl. Es war Janets, und mit jedem Schritt, den er näher kam, fraß er sich tiefer in seine Eingeweide. Und er empfahl seine Seele dem, der sie erschaffen und in seine Hut genommen hatte. Und, »O Herr«, sagte er, »gib mir Kraft, heute Nacht Krieg zu führen gegen die Mächte des Bösen.«